Dann geht's los. Drink. Pay cash. Súbete a la máquina del tiempo. Dos. La máquina del tiempo. tiempo 2. Schöner, wie geht's? Yeah! Aha, aha. Aggressiver als Mandingo. Schockierender als hinter der grünen Tür. Erotischer als die Trout, der alle Jeans platzen lässt. Die doofe Witze-Ecke. Gestern sagte Lotti zu ihrer Freundin, stell dir vor, gestern habe ich mit einem amerikanischen Multimillionär zu Abend gegessen. So, das glaube ich dir nie im Leben. Doch, bei McDonald's. Ja, schön, schön. Nachtschwärmer-Spezial mit Charlie 2000. Sonntags und montags ab 20 Uhr. Kein Gruß, kein Herz. Das ist die Sendung für den echten Nachtschwärmer. Media, Mittelbadens größte HiFi-Stereo-Auswahl in Offenburg. Mit dem Verkehrsservice. Was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Aber hoffentlich nicht so lang nach drüber. Jetzt kommen die Termine vom Wochenende, vom kommenden. Am Freitag. Falsche Seite aufgelegt. Das kann mal vorkommen. Everything I do. Und 40 Minuten heute am Montag. So, jetzt kommt wieder unser Gewinnspiel und da ist wieder ein Mix dran. Radio Games, Titel werden gesucht. Und nach diesem Mix sprechen wir uns wieder. Ja, dranbleiben, Leute. Ich zähle auf euch. See you. We'll be right back. 20:49 wird's und wir sind immer noch mitten in unserem Gewinnspiel, genau. Jetzt möchte ich es wissen. Telefon 07229 30 77 30. Bitte anrufen.